Solange das Herz schlägt. Ein Hörspiel nach dem Roman Der wahre Mensch von Boris Polevoy. Das ist die Geschichte eines einfachen Menschen, geschehen im Jahre 1942. Ein Mann geht müde durch die abgedunkelte, belagerte Stadt Moskau. Vor einem riesigen Gebäude bleibt er stehen und verweilt ausruhend einige Minuten. Dann geht er die Stufen langsam empor. Diesen Weg ist er an diesem Tage schon zweimal gegangen. Jetzt sitzt er auf der Bank in einem großen Flur und wartet. Sein Gesicht ist weder verzweifelt noch verzagt, obwohl er Grund dazu hätte. Er heißt Alexei Meresjew. Ich möchte seine Geschichte erzählen. In den nächsten Stunden entscheidet sich mein Schicksal. Sein Schicksal hat er selber längst entschieden. Oberleutnant Alexei Meresjew. Ja. Folgen wir ihm. Ja? Sie wünschen, Genosse Oberleutnant? Ich möchte den Befehlshaber der Luftflotte sprechen. So spät, es ist Mitternacht. Ich warte schon Stunden. Eine Stabsbesprechung jagt die andere. Hallo. Ja, wird erledigt. Ende. Die Schlacht an der Wolga. Ich habe ein persönliches, sehr wichtiges Anliegen an den Befehlshaber. Der Befehlshaber ist nicht hier, er ist an der Front. Man hat mir gesagt, ich sollte heute kommen. Herr Pech, mein Lieber, kommen Sie morgen oder übermorgen wieder. Oder kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ja, natürlich, wird erledigt. Ende. Danke. Er geht zur Tür. Er will fort. Er kann mir auch nicht helfen. Er hört ja nicht einmal zu. Sie sind ja noch da. Ich bin Jagdflieger. Ich möchte meine Kommandierung zu einem Jagdregiment. Und darum wollt ihr zum Oberbefehlshaber? Also wenn da jeder kommen wollte... Es ist überall dasselbe. Jeder weist mich ab. Ich war schon in der Kaderabteilung, beim Aufstellungskommando. Drei Kommissionen haben mich geprüft. Ich laufe seit Tagen von Behörde zu Behörde. Überall bekomme ich ein Stück Papier, aber keiner kann sich entscheiden. Nein, nicht so hitzig, Freund. Wovon reden Sie eigentlich? Verzeihung. Ja. Alles an die Front. Alexei betrachtet den Mann, der ihm gegenübersteht. Er ist auch Flieger. Er überlegt. Werde ich ihm alles erzählen können? Wird alles erledigt. Ende. Na, komm mit nach dem Mann, Genosse. Ich habe Nachtdienst. Erzähl mir von dir. Bei einem Luftkampf wurde ich abgeschossen und stürzte mitten in einen dichten Wald. Im Gleitflug berührte mein Flugzeug noch die Wipfel der Fichten, dann wurde ich aus dem Sitz gerissen und in die Luft geschleudert. Ich fiel auf eine hohe Tanne, auf deren Zweige hinunter, in einen tiefen Schneehaufen. Spürte noch einen heftigen Schmerz, dann wurde alles dunkel um mich. Als er zu sich kam, spürt er Kälte. Er versucht aufzustehen. Es geht nicht. Wieder versucht er es. Mit meinen Füßen? Ist was passiert? Er weiß, hier kann er nicht liegen bleiben. Die Faschisten können ihn finden. Und haben sie ihn, werden sie ihn erschießen. Wohin? Er müsste seine Staffel erreichen. Wie weit mag es sein? 35 Kilometer. Er muss durch die Front. Ich kann nicht. Er rührt sich nicht. Und ringsumher nur Wald. Kein Mensch. Eisiger Wind. Kälte. Frost. Er muss es noch einmal versuchen. Mir ist so dunkel vor den Augen. Aber er erhebt sich, stöhnt vor Schmerzen. Er wagt den ersten Schritt und macht noch einen zweiten. Der Wald, die Lichtung, alles schwankt, alles dreht sich im Kreise. Er muss durchhalten und er geht. Er geht. Er beißt sich auf die Lippen. Er schleppt sich weiter. Erreicht mühsam den Waldweg, der nach Osten führt. Auf dem weichen Schnee scheint es noch nicht allzu beschwerlich zu sein. Aber auf dem harten, vom Winde kahl gewehten, eisbedeckten Weg verzieht er vor Schmerz sein Gesicht und bleibt stehen. So steht er. Unbeholfen. Die Beine gespreizt, im Winde schwankend. Er fantasiert. Da. Ein Flugplatz. Mein Flugzeug. Mein Mechaniker. Fertig los. Zum Start. Die Erde flammt. Die Füße brennen. Das Flugzeug. Fieber. Er steht auf dem Wege und tastet mit den Händen an einem Baumstamm. Mein Flugzeug. Mein Flugzeug. Er ist wieder zu sich gekommen. Soll ich auf dem Waldweg weitergehen? Nein. Nein, das ist unerträglich. Im Schnee kommt er erst recht nicht vorwärts. Er müsste sich etwas um die Beine wickeln. Ja, aber was soll ich nehmen? Ich hab doch nichts. Er nimmt seinen Schal, wickelt ihn sich um die Beine. Ja. Jetzt ist das Gehen leichter. Es ist kein Gehen, sondern ein sich bewegen. Ein Auftreten auf die Fersen und ein Füße heben, als ob er durch einen Sumpf warte. So bewegt er sich einige Schritte mühsam weiter. Dann sieht er sich um. Nur ein paar hundert Meter. Ich sehe nichts mehr. Der Weg verschwindet. Die Fichten. Der Lichtstreifen. Bilder der Kindheit tauchen auf. Ein großer Saal. Mädchen und Jungen in weißen Hemden. Rote Halstücher. Feierliche Stille. Alexei Petrowitsch Veresjew, nun mach dich bereit für den Weg langer Jahre. Kommunisten zum Vorbild nimm dir. So arbeite, lerne, dem Volke weihe dein Leben. Pionierwort. Stets wert unsere Heimat zu sein, sie zu lieben, ihr völlig ergeben zu sein, solange das Herz schlägt. Stets wert unsere Heimat, solange das Herz schlägt. Ich werde die Schritte zählen und ausrechnen, wie weit ich gelaufen bin. Er muss sich nach vorn konzentrieren. Die ersten 1000 Schritte sind die schwersten. Ich werde zählen. Nein, ich verzähle mich. Ich belüge mich. Ich kann an nichts mehr denken. Durst. Durst. Er fällt mit dem Gesicht zu Boden und beginnt gierig den Schnee zu lecken. Er presst seine pochenden Schläfen in den Schnee und empfindet ein seltsames Wohlgefühl. Es wird dunkel. Die Nacht kommt. Er kriecht in das dichte Unterholz und schläft bis zur Morgendämmerung wie ein Stein. Die Kälte kriecht durch das Fell der Kombination und geht bis auf die Knochen. So schleppt und wälzt er sich Tag um Tag wie eine Schnecke vorwärts. Vor Hunger erschöpft, ernährt er sich von Baumrinde und Moosbeeren. Ich kann nicht mehr laufen. Und meine Füße sind wie versteinert. Ich fühle in ihnen nichts mehr. Ich muss ausruhen. Nur einen Augenblick. Ich spüre den Hunger nicht mehr. Ich spüre kaum noch etwas. Ist das das Ende? Er darf nicht aufgeben. Er muss seine Staffel erreichen. Dann wird er auch wieder fliegen. Kämpfen. Fliegen. Das Wort gibt ihm Kraft. Was ist das? Kanonendonner einer Schlacht. Die unseren. Die Front ist nicht mehr fern. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Er kriecht wie ein Tier weiter. Stunde um Stunde. Tage um Tage. Er schläft beim Kriechen ein. Doch die Kraft, die ihn nach Osten zieht, ist so stark, dass er auch im halbbewussten Zustand langsam weiterkriecht, bis er an einen Baum oder Strauch stößt oder mit der Hand einknickt und mit dem Gesicht in den Schnee fällt. Er hat nur einen Gedanken. Kriechen. Sich bewegen. Was es auch kosten möge. Doch auch das Kriechen fällt ihm schwer. Die Arme zittern und knicken ein, da sie das Gewicht des Körpers nicht mehr zu tragen vermögen. Er macht den Versuch, auf den Ellenbogen zu kriechen. Aber das geht nicht. Da legt er sich flach auf den Boden und versucht, sich weiter zu wälzen, indem er sich mit dem Ellenbogen vom Schnee abstößt. Es gelingt. Mühsam kommt er vorwärts. Doch er muss oft anhalten und sich in den Schnee setzen und abwarten, bis die kreisende Bewegung der Erde, des Waldes und des Himmels nachlässt, alles in der Finsternis der Bewusstlosigkeit ertränkt. Eines Tages reißt ihn plötzlich ein fremder Laut aus seinem Dämmerzustand. Was war das? Er wagt nicht zu atmen. Deutsche? Der Wald ist still. Ich fühle, dass mich jemand beobachtet. Ein Zweig knackt. Stimmen. Menschliche Stimmen. Zum ersten Mal seit 18 Tagen. Stimmen. Zwei Kinder. Hey du, wer bist du? Deutsch? Was machst du denn da? Und wer seid ihr? Bestimmt ist er ein Deutscher, Aljoscha. Hey, du kannst mir nichts vormachen. Ich erkenne einen Deutschen fünf, wer ist am Geruch? Du bist Deutsch. Ich bin Russe. Zum Teufel, du lügst. Sie glauben ihm nicht. Der Krieg lehrt Vorsicht. Ich kann keinen Fuß, keine Hand mehr rühren, mich nicht bewegen, mich nicht verteidigen. Und jetzt liege ich hier hilflos vor den Kindern. Und diese Kinder halten mich für einen Feind. Hört doch, ich bin Russe, Russe, ein Flieger. Mich haben die Deutschen abgeschossen. Sieh, Fedka, ihr weint. Hey du, was weinst du denn? Ich bin Russe, einer von euch, ein Flieger. Und von welchem Flugplatz? Vom Monschalowski-Flugplatz. So helft mir doch. Kommt doch. Siehst du, er sagt vom Monschalowski-Flugplatz. Na ja, vielleicht stimmt's. Und wie er weint. Er weint. Tatsächlich, er weint. Und so mager. Onkelchen, was bist du bloß so mager? Jungs, wo bin ich? Wer ist hier? Er ist bewusstlos. Was ist, Kinder? ist dir ganz zugrunde gerichtet. Das reinste Skelett. Die nächsten Tage sind für Alexei wie in einen dichten Nebel gehüllt, durch den er nur undeutlich und gespensterhaft sieht, was um ihn vorgeht. Er liegt in einer kleinen, dunklen Erdhöhle. Leicht knisternd und funkensprühend qualmt an der Wand ein Kienspan. Menschen, deren Dorf die Faschisten niedergebrannt haben, leben hier im Wald. Großvater Michailow ist der einzige Mann zwischen lauter Frauen und Kindern. In der Hütte dieses Mannes liegt Alexei. Der Großvater ist immer mit irgendetwas beschäftigt. Er schwatzt andauernd mit Alexei, obwohl dieser nur die Hälfte versteht. Ja, ja. Ein Leben ist das. Unser ganzes Dorf haben die Deutschen abgebrannt. Nichts haben sie uns gelassen. Nicht einmal Getreide, diese Verfluchten. Die Frauen und Kinder hungern. Ach, verdammt. Sie hungern. Sie frieren. Aber sie ergeben sich nicht ihrem Schicksal. Frauen kommen in die Hütte und bringen Alexei zu essen. 2 Stück Würfelzucker, eine halbe Handvoll Kleie. Und er ahnt nicht, dass im Winter 1/3 der Bewohner des Dorfes gestorben ist. Vor Hunger. Es gibt keine Familie, die nicht 1 oder 2 Tote begraben hat. Eines Tages schimpft Großvater Michailow. Ein altes Mütterchen bringt für den Kranken gekochte Eier. Weiberverstand, was hast du dir eigentlich gedacht? Der Mensch hat 11 Tage lang nicht einmal ein Hirsekorn im Mund gehabt. Und du willst ihm Eier geben? Deine harten Eier sind für ihn der Tod. Er braucht keine Eier. Er braucht ein Hühnersüppchen. Das würde ihm zum Leben erwecken. Wie wäre es mit deinem Huhn? Deiner Partisanutschka. Ich geb sie nicht her. Ich geb sie nicht und ich geb sie nicht. Bitt mich gar nicht erst, du alter Teufel. Ach, Vasilissa, schämen sollst du dich für dein Weibergeschwätz. Der Mensch hat sich für uns ganz und gar zum Krüppel schlagen lassen, hat sein Blut vergossen. Ich brauche sein Blut nicht. Für mich vergossen es die meinigen. Und bitte mich nicht. Ich habe es dir gesagt. Ich geb sie nicht. Und ich geb sie nicht. Hast du sie gehört, Alexei? Richte sie nicht. Richte sie nicht nach ihren Worten. Ihre ganze Familie, und ihre Familie war ziemlich groß, so an die 10 Menschen, haben die Faschisten ausgerottet. Und die ganze Wirtschaft haben sie zerstört. Ach, für sie ist das ein großes Unglück in ihrem Alter. Ohne alle Verwandten. Von der ganzen Wirtschaft ist ihr 1 Huhn geblieben. Schon in der 1. Woche haben sie ja alle Hühner und Enten weggefangen. Nur das eine hat sich gerettet. Es ist ein Artist, aber kein Huhn. Ein deutscher Soldat kommt auf den Hof und was meinst du? Das Huhn versteckt sich auf dem Dachboden. Kommt einer von uns, so geht es spazieren. Weiß der Henke, wie es das erkannt hat. Und so ist das Huhn als einziges in unserem ganzen Dorf übrig geblieben. Und wir haben es wegen dieser Schleue Partisanutschka getauft. Es vergehen Tage. Alexei kann nichts mehr essen. Sein Magen nimmt nichts mehr auf. Ihm wird von jedem Bissen schlecht. Der Tod scheint nicht mehr fern. Er erkennt nicht mehr, was um ihn vorgeht. Er fantasiert. Doch selbst in seinen Fantasien gibt er sich nicht auf. Genosse Beresjew, überwachen Sie mit Ihren Jägern den Luftraum über dem Angriffsgebiet. Verstanden. Vor uns 9 deutsche Flugzeuge. Wir greifen an. Wir greifen an. Musik. verwundet. Bleiben Sie liegen. Ich bin nicht verwundet, Genosse Kommandeur. Ich bin bereit, wieder zu starten. Sie liegen 35 Kilometer hinter der Front. Ich will meiner Heimat stets wert sein, sie lieben, ihr völlig ergeben sein, solange das Herz schlägt. Solange das Herz schlägt. Alexei! Alexei! Wach auf! Na, endlich! Die Vasilisa hat dir ein Hühnersüppchen gebracht. Ein Hühnersüppchen. Ja, ja, Alexei. So sind die Frauen. Ein Weib, das hält immer ein Stück mit beiden Händen fest. Stimmt's? Ist es nicht so? Und warum? Ist sie geizig? Nein, weil ihr das Stück kostbar ist. Sie ernährt doch die Kinder. Na komm, iss. So, gut. Und noch ein Löffelchen? Wenn ich irgendwo so ein Befehlshaber wäre, dann würde ich... So, noch ein Löffelchen? Ja. Dann würde ich, wenn wir die Faschisten verjagt haben, meine Truppen versammeln und eine Frau vor die Front führen. Und ich würde allen meinen Truppen befehlen, vor ihr, vor dieser russischen Frau zu marschieren und ihr Ehrenbezeigungen zu erweisen. Dieser Frau da. Die Hühnersuppe des alten Mütterchen tut Wunder. Alexei kommt wieder zu Kräften. Er bleibt am Leben. Bald kann Großvater Verbindung mit den Partisanen aufnehmen und Alexei wird mit einem Flugzeug abgeholt und nach Moskau in ein Speziallazarett gebracht. Hier werden seine Füße amputiert und es beginnt für ihn die zweite Periode seines Kampfes. Er ist völlig verzweifelt. Er kommt sich vor wie ein Vogel ohne Flügel. Sein Nachbar, ein Kommissar, versucht, ihn aufzurichten. Versteh doch, ich kann nicht wieder fliegen. Denken, sprechen, schreiben, befehlen, ja sogar jagen kann man ohne Füße. Aber ich bin Flieger. Im Ersten Weltkrieg gab es einen Flieger. Hier, ein Bild von ihm. Schau ihn dir an. Er war verwundet, wie du. Ihm fehlte ein Bein. Er ist trotzdem geflogen. Aber ihm fehlte nur ein Bein. Dafür bist du ein Sowjetmensch. Aber was waren das damals für Flugzeuge? Das waren Büchergestelle. Da brauchte man zur Steuerung weder Geschicklichkeit noch Schnelligkeit. In der Nacht schließt Alexei kein Auge. Immer wieder holt er die Fotografie hervor und schaut auf das lächelnde Gesicht des Fliegers. Du hast es nicht leicht gehabt. Doch du hast es gekonnt. Ich habe es 10-mal schwerer. Aber du wirst sehen, ich werde dir nicht nachstehen. Ich werde trainieren. Lass dir Spezialprothesen machen. Ich werde trainieren. Er bekommt die Prothesen und trainiert und trainiert. Oft verliert er das Gleichgewicht, fällt hin, liegt vor Schmerz auf dem Boden. Aber er gibt nicht auf. Ich werde es schaffen. Wenn du so weitermachst, lernst du noch Fußball spielen. Das wäre nicht schlecht. Ich wäre auch schon mit Tanzen zufrieden. Ja, ich werde tanzen. Eines Tages ist es soweit. Eine Kommission der Luftwaffe erscheint. Sie richtet sich in einem der Zimmer ein. Verschiedene Geräte werden dort aufgebaut. Heute entscheidet sich dein Schicksal, Alexei. Wir drücken dir die Daumen. Alle Prüfungen passiert er mit Leichtigkeit. Der Arzt ist zufrieden. Er hat von der Verwundung nichts gemerkt. Flieger? Jagdflieger. Also dann machen Sie sich auf die Jagd. Sie werden gebraucht. Die Personalien, bitte. Womit haben Sie im Lazarett gelegen? Er hat das Gefühl, als ob alles vor ihm in den Erdboden versinkt. Doch der Arzt liest schon in seinen Papieren. Amputation beider Füße? Was ist das für ein Unsinn? Das ist doch die falsche Personalakte. Wie heißen Sie? Meresjew. Es ist kein Schreibfehler. Was soll das heißen? Es stimmt. Was? Sie haben keine Füße mehr? Ist das möglich? Ich habe nichts gemerkt. Ich darf also fliegen. Aber ohne Füße können Sie doch nicht fliegen. Ich schaffe es. Die Prothesen können Sie doch nicht wie Beine gebrauchen. Ich kann sogar tanzen. Wie? Sie tanzen? Alle Teufel, Sie sind ja ein Mordskerl, Donnerwetter. Darf ich fliegen? Der Adjutant des Oberbefehlshabers hat Alexeis Geschichte gelauscht. Er macht ein sorgenvolles Gesicht. Na gut, du wirst Bruch machen und mir wird man den Kopf abreißen, weil ich dich abkommandiert habe. Du kommandierst mich zur Flugschule? Ich kenne unseren Befehlshaber. Er wird es genauso machen. Du musst es schaffen, was noch keiner gewagt hat. So kommt schließlich der Tag, an dem Alexei zum ersten Mal wieder im Flugzeug sitzt. Niemand hat gemerkt, dass er keine Beine mehr hat. Auch der Fluglehrer nicht. Er schaut immer nur den Neuling an, dessen Lippen beim Flug bleich geworden sind vor Erregung. Und er sieht, wie die Augen seines Schülers sich plötzlich mit Tränen füllen. Sie fliegen eine halbe Stunde. Dann landen sie. Sie sind gut geflogen. Ich danke Ihnen. Wieso mir? Sie haben es erreicht. Es war nur etwas kalt. Nein. Mich hat's durch die Stiefel ziemlich gezwickt. Und Sie sind noch in Schuhen. Sind Ihnen die Füße nicht erfroren? Ich habe keine Füße. Keine Füße? Sie sind doch eben geflogen. Mit einem Mal versteht der Fluglehrer die Erregung, die Tränen und die Begierde, mit der sein Schüler das Gefühl zu fliegen möglichst lange auskosten wollte. So wird Alexei Meresjew wieder Flieger und erfüllt das Gebot seines Landes, den Feind aus der sozialistischen Heimat zu vertreiben und ihn zu besiegen, solange das Herz schlägt.